Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il, dem 25. Jahrestag seiner Ernennung zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee und dem 5. Jahrestag der Ernennung von Genossen Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee veröffentlichte jüngst das italienische Juche-Ideologie-Studienzentrum Milano die unvergänglichen klassischen Werke von Kim Jong-il, einige Fragen über die ideologische Grundlage des Sozialismus, die Verleumdung des Sozialismus ist unzulässig, der Sozialismus ist eine Wissenschaft und die Juche-Philosophie ist eine schöpferische revolutionäre Philosophie auf seiner Internet-Homepage.